Die Reichsregierung war sich im Klaren darüber, dass der Brand des Reichstages als ein Zeichen gewertet werden musste, in welch unmittelbarer Gefahr Staat und Volk sich bereits befinden. Und dass keine Notverordnung klar und scharf genug gefasst werden konnte, um dieser gewaltigen Gefahr Herr zu werden. Ich habe es nun als meine Aufgabe angesehen, von erster Stunde an gegen diese gewaltige Gefahr des Kommunismus den Kampf zu organisieren. Ich möchte es eindeutig aussprechen. Nicht den Abwehrkampf. Nein, wir wollen auf der ganzen Front zum Angriff übergehen. Wir wollen nicht nur die kommunistische Gefahr abwehren, sondern ich will es aussprechen, es wird meine vornehmste Aufgabe sein, die kommunistische Gefahr zu überwinden und den Kommunismus auszurotten aus unserem Volke. Im Verlauf dieses Kampfes wurden alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Nicht nur die Mittel des Staates allein, sondern ich habe mich auch veranlasst gesehen und bewusst im Einverständnis und Einvernehmen sowohl mit der Reichs- wie auch mit der preußischen Staatsregierung auch die Kräfte des nationalen Deutschlands mobil zu machen, deren Hauptaufgabe es sein muss, den Kommunismus zu überwinden. Wir haben keine Lust, durch die kommunistische Bestie das deutsche Volk zerfleischen und zerreißen zu lassen. Und seien Sie versichert, wenn ich heute Abend hier zu Ihnen sprechen darf, so darum, weil mir als Kommissar für das preußische Innenministerium die Hauptaufgabe dieses Kampfes zufällt. Ich nehme Sie gerne auf meine Schultern, weil ich weiß, dass sie zum Besten meines Volkes notwendig ist. Meinen Gegnern, den Kommunisten, aber darf ich sagen, meine Nerven sind bisher noch nicht durchgegangen. Ich fühle mich stark genug, ihrem verbrecherischen Treiben Paroli zu bieten.